Ich gehe jetzt Bier trinken. Meine Späzeln, die Sauhund, sind noch in der Kirche. Aber wegen der Weihnachtsfeier gestern, es ist ja zweiter Advent. Ja, Menschenskind, haben wir uns in der Borde Rüschallen neipfiffen. Ja, da legst du dich nieder, Blutsakrament. Dabei haben wir am Anfang, noch bevor die Wirtin das Weihnachtsschwänderne hergestellt hat, schon ein jeder vier Weißbier drin gehabt. Also wegen derer Weihnachtsfeier. Wehrmachtsfeier, wie der Giergl im Spaßerwei sagt. Wegen dieser Weihnachtsfeier, die wie jedes Jahr sehr schön war, konnte ich da ums Verrecken nicht aufstehen für die Kirchen. Und jetzt gehe ich einfach gleich zum Frühschoppen. Aber einmal geht das schon, wie es bei uns gern heißt. Mords am Brand habe ich eh zum Löschen. Außerdem haben wir uns ja gestern zur Weihnachtsfeier auch praktisch ad majorem Dei Gloriam getroffen. Zur größeren Ehre Gottes also, nicht wahr? Das kann man schon einmal als quasi vorgezogenen Gottesdienst betrachten, finde ich. Schließlich hat es auch Weihnachtsgebäck und einen Christbaum gegeben. Und die Grundschüler haben gesungen. Und einen Weihnachtspunsch hat es auch gegeben, aber von dem trinkst du am besten bloß eine Tasse, weil du sonst so Sodbrennen kriegst. Na, der Herrgott hat, glaube ich, schon ein Verständnis dafür, dass wir auf ihn mit einem Weißbier anstoßen, beziehungsweise mit 16. Die eine Tasse Wehrmachtspunsch, zäh fix, jetzt fange ich auch schon damit an. Die eine Tasse Weihnachtspunsch ist aber auch gar nicht verkehrt, weil dazu kann man dann auch ein paar Platzerl essen, weil das süße Zeug passt ja zum Weißbier einfach nicht dazu, weil es geschmacklich einfach beißt. Aber jetzt halten Sie mich nicht länger auf, weil ich einen solchen im Brand habe. Und wenn ich jetzt nicht gleich meine Konterhalbe kriege, dann kannst du einen Sanker rufen, weil ich es dann nicht mehr der Bock. Also, schöner Sonntag Ihnen, gell? Liebe Hörerinnen und Hörer, weil dieser Bericht von mancher und manchem, die des Bayerischen nicht in zertifikatwürdiger Weise mächtig sind, womöglich nicht ganz verstanden worden ist, haben wir als kostenlosen Service den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger zu uns ins Studio eingeladen. Er wird Ihnen den Text nun noch einmal im besten Hochdeutsch vortragen, zu dem er fähig ist. Ich gehe jetzt Bier trinken. Meine Freunde, die Sauhunde, sind noch in der Kirche. Aber wegen der Weihnachtsfeier gestern, es ist ja zweiter Advent, ja Menschenskinder, haben wir uns in der Bar die Rum-Cola hineingepfiffen. Ja, da legst du dich nieder, Blutsakrament. Dabei haben wir am Anfang, noch bevor die Bedienung das Weihnachtsschweinerne auf den Tisch gestellt hat, schon ein jeder vier Weizenbier drinnen gehabt. Also wegen dieser Weihnachtsfeier, Wehrmachtsfeier, wie der Georg im Spaß immer sagt, haha, wegen dieser Weihnachtsfeier, die wie jedes Jahr sehr schön war, konnte ich da ums Verrecken nicht aufstehen für die Kirche. Und jetzt gehe ich einfach gleich zum Frühschoppen. Aber einmal geht das schon, wie es bei uns gerne heißt, einen sehr großen Brand habe ich eh zum Löschen. Außerdem haben wir uns ja gestern zur Weihnachtsfeier auch praktisch ad majorem Dei Gloriam getroffen, zur größeren Ehre Gottes also, nicht wahr? Das kann man schon einmal als quasi vorgezogenen Gottesdienst betrachten, nicht wahr? Schließlich hat es auch Weihnachtsgebäck und einen Christbaum gegeben und die Grundschüler haben gesungen und einen Weihnachtspunsch hat es auch gegeben. Aber von dem trinkst du am besten bloß eine Tasse, weil du sonst solches Sodbrennen kriegst. Nein, der Herrgott hat, glaube ich, schon ein Verständnis dafür, dass wir auf ihn mit einem Weizenbier anstoßen, beziehungsweise mit 16. Die eine Tasse Wehrmachts, C-Fix, jetzt fange ich auch schon damit an. Die eine Tasse Weihnachtspunsch ist aber auch gar nicht verkehrt, weil dazu kann man dann auch ein paar Plätzchen essen, weil dieses süße Zeug passt ja zum Weizenbier einfach nicht dazu, weil es sich geschmacklich einfach beißt. Aber jetzt halten Sie mich nicht länger auf, weil ich einen so großen Brand habe, und wenn ich jetzt nicht gleich meine Konterhalbe kriege, dann kannst du den Notarztwagen rufen, weil ich es dann nimmer der backe. Also, schönen Sonntag Ihnen, gell?